Krähennest Sitzungspodcast. Transparenz für die Ohren. Erwirtschaftet hattet. Und so kommt es also zu den 250. Wenn ihr jetzt zum Beispiel die nächsten Jahre eure Einnahmen deutlich steigern würdet, dann würde nach dieser Regelung, wo man nur die Differenz sich anschaut, würde die 250 schrumpfen. Aber solange bei euch keine Landtagswahl stattfindet, solange bekommt ihr tatsächlich jedes Jahr diese 304.588 Euro. Sollte irgendwann eine vorgezogene Landtagswahl mal wieder kommen, danach steht sie momentan nicht aus bei euch, könnte sich das also theoretisch ändern. Insofern kann man mit diesen Geldern nie wirklich planen. Da kann tatsächlich von einem Jahr auf den anderen gewaltig was durcheinander gewirbelt werden. Oder andere Sache, die man auch ein bisschen berücksichtigen muss. Stellt euch vor, die gesamte Bundespartei konsolidiert, hat auf einmal weniger Einnahmen. Wir verlieren Mitglieder, wir bekommen keine Spenden mehr, irgendetwas. Dann könnte es sein, dass die ganzen Mittel, die an die Länder ausgeschüttet werden, immer 50 Cent pro Stimme, dass diese Summe höher sein könnte als das, was die gesamte Bundespartei an Einnahmen hat. Das ist 2009 schon mal gewesen tatsächlich. Da hatten wir in zwei Ländern Landtagswahlen und wir hatten gesamtparteiweit zu wenig Einnahmen, dass diese Mittel an diese beiden Länder komplett ausgeschüttet werden konnten. Das war Gott sei Dank nur ganz knapp. Es waren gerade mal 200 Euro, die daneben lagen, aber immerhin. So etwas kann theoretisch auch passieren, dass man tatsächlich als Land gar nicht die ganzen 50 Cent pro Stimme bekommt, weil die Bundespartei in Summe über alle Länder hinweg konsolidiert zu wenig Einnahmen hat. Danach sieht es momentan nicht aus, das müssen wir nicht befürchten, aber das muss man ein bisschen im Hinterkopf haben. Das heißt, diese Zahlen stehen nie ganz fest, die wandern immer hin und her, die sind nie genau planbar. Das ist das eine und wir sind ja auch mit unserer Obergrenze noch nicht am Ende auf Bundesebene. Ja, wir müssen daran arbeiten, dass wir mehr Einnahmen generieren, dringend, auf allen Ebenen. Genau, weil dann können wir auch noch unsere Einnahmen aus der Parteienfinanzierung steigern. Gut, mal ganz abgesehen davon, dass die Parteienfinanzierung scheiße ist. Also wir reden im Grunde genommen an Auszahlungen aus den Landesmitteln, in dem Fall von 304.000 Euro unter die zwei Mörten da hinten, richtig? Den letzten Teil des Satzes habe ich nicht verstanden, von 304.000 und den... Genau, und Zahlmatte, also 588 Euro. Okay, ja. Das Kuriose an der ganzen Geschichte, Nordrhein-Westfalen hat ja auch einen Wahlkampf gemacht. Jetzt eigene Einnahmen, sind das nur die Sachen aus den Beiträgen oder was beinhalten die 56.700 Euro? Das sind unsere Einnahmen. Also inklusive Mitgliedsbeiträge Spenden. Mitgliedsbeiträge und Spenden, genau. Das sind auch Einnahmen aus Veranstaltungen, wenn welche waren. Das sind im Rechenschaftsbericht die ersten 7 Einnahmearten. Der Rechenschaftsbericht kennt 9 verschiedene Einnahmearten und die Summe aus den ersten 7 ist das. Du kannst das halt so schön erklären, Klaus. Vielen Dank dafür. Nur wer sich jetzt die 9 Punkte nicht angeguckt hat, ist deswegen auch nicht schlauer. Ja, das, wie gesagt, also es geht um Gelder, wie gesagt, Parteienfinanzierung ist für mich wirklich ein Buch mit 7 Siegeln. Diese ganze Auszahlung, Mittel, Landeshaushalt und weiß der Geier, es ist wirklich unglaublich. Ich sehe da ein kleines Problem. Wie gesagt, vielleicht denke ich nur verkehrt. Und zwar, ihr habt, wenn jetzt 304.000 Euro gezahlt werden aus den Landesmitteln, die eigenen Einnahmen hat man ja eigentlich tatsächlich erwirtschaftet, so wie jeder andere Landesverband auch. Jetzt werden 50% von dem Gesamttopf aber angenommen. Wären in dem Fall 247.000 Euro, korrekt, aber aus den Landesmitteln kommen ja nur 304.000 Euro. Das heißt, es würde sich, oder müssten eigentlich nur um eine Größenordnung von 150.000 reden. Oder sehe ich da was verkehrt? Also vorsichtig, diese 50% ist ja irgendwo so Pi mal Schnauze einfach mal so aus der Luft gegriffen. Bei dem Antrag 42, der wollte gerne haben, dass 50% der Landesmittel in einen Gesamttopf geschmissen wird. Von der Regelung sind wir jetzt ja sowieso schon abgerückt. Wir reden jetzt ja sowieso nicht mehr darüber, dass man Gelder aus den Ländern auch in den Bund hineinschleust, sondern nur über eine Umverteilung zwischen den Ländern. So, und ob man da jetzt die gesamten Mittel nimmt aus staatlicher Teilfinanzierung, das wäre jetzt im Fall von Nordrhein-Westfalen eben die 304.000 Euro. Bei anderen Ländern sieht es anders aus, die Zahlen schwanken ja ganz gewaltig. Sachsen-Anhalt hat hier knappe 7.000 zum Beispiel momentan. Berlin sind 65.000, was aus Landesmitteln kommt. Oder ob man sagt, die Regelung im Parteiengesetz, dass man nur so viel bekommt als Gesamtpartei, wie man auch Einnahmen hat, die ja eigentlich nicht dumm ist, die aber eben nur für die Gesamtpartei gilt und nicht für das einzelne Land. Sonst würdet ihr ja gar nicht so viel bekommen. Wenn diese Regelung im Parteiengesetz auch pro Land gelten würde, dann wäre es ja Essig mit diesen schönen vielen Geldern bei euch. Nur der Grund, warum es diese Regelung gibt, der ist ja nicht so ganz von der Hand zu weisen. Der macht ja Sinn, dass man sagt, eine Partei soll nicht mehr aus Steuergeldern finanziert werden, als sie selber an Einnahmen hat. Damit bleibt sie mit dem Fuß auf dem Boden, damit hebt sie nicht ab, damit bleibt sie verwurzelt in der Gesellschaft. Und die Idee dieses Antrages, den jetzt Schwanhild an euch gestellt hatte, also nicht der 42er, der andere Antrag mit dieser Ländermittelumverteilung, der hat jetzt so ein bisschen darauf basiert zu sagen, tun wir doch so, als würde diese Regelung auch auf Länderebene gelten, was de facto nicht der Fall ist. Parteiengesetz sieht das nicht vor auf Länderebene. Aber nehmen wir mal an, wir würden für uns selber das so handhaben. Dann kommt man eben zu dem Punkt, dass man sagt, wir sollten doch über eine Umverteilung der Mittel reden, die über die eigenen Einnahmen hinausgehen. Und das sind eben zurzeit in Nordrhein-Westfalen diese 247.000 Euro. Und fürs nächste Jahr wäre es an der Stelle, wenn es denn auch für den Satzungsänderungsantrag so gelten würde, um das nochmal zu verdeutlichen, bedeutend weniger, da wir auch unsere Einnahmen erhöht haben. Hoffentlich, das wünsche ich euch, dass ihr euch eure Einnahmen erhöht. Ja, ja, klar. Nein, aber es ist ja einfach nur gerecht, wenn man das auch ein bisschen so sagen will. Diese 304.000, die wir aus Landesmitteln bekommen, bekommen wir wirklich nur aufgrund der hohen Einnahmen insgesamt in der Bundespartei. Das heißt, wenn die Piraten NRW ganz alleine stünden, würden wir auch gar nicht so viel bekommen. Dann würden wir tatsächlich nur diese 56.000 bekommen. An der Stelle kann ich jetzt nicht anders, tut mir leid, muss ich mal kurz einflechten, dass Bayern in 2011 136.000 Euro, fast 137.000 Euro Einnahmen gemacht hat und damit die höchsten Einnahmen von allen Bundesländern. Das, den kleinen Hinweis müsst ihr mir gerade erlauben. Das schaffen wir für 2012 aber auch locker. Super. Super. Dass die Länder und insbesondere NRW so wenig Eigeneinnahmen hatten, liegt aber auch vor allen Dingen daran, dass dafür geworben wurde, dass dem Bund Spenden zu gehen und nicht speziell einer kleineren Einheit. Also wir haben NRW ja dafür geworben, dass doch gespendet wird und zwar nicht in einem kleinen Kaff oder dem Landesverband speziell, sondern doch eher dem Bund. Und der Bund, genauer gesagt der Bundesvorstand, hat den Landesverbänden untersagt, dass sie selbst für Einnahmen sorgen dürfen, indem sie eigene Firmen aufmachen. Daher ist der Bund auch dafür verantwortlich, dass überhaupt gar nicht mehr Einnahmen generiert werden konnten durch die einzelnen Landesverbände. Darf ich mal eine Zwischenfrage stellen? Der Bund finanziert sich aus den gesamten normalen Mitglieder- und Spendeneinnahmen, weil er seinen Teil davon bekommt, ja? Er bekommt 40% von den Mitgliedereinnahmen per Bundessatzung und er bekommt nicht mehr Spenden, die nicht zweckgebunden sind, seit Offenbach. Es hat bis Offenbach eine andere Finanzregelung gegolten. Dort bis dahin sind aus den nicht zweckgebundenen Spenden 50% in den Bund abgeflossen. Das ist seit Ende 2011 nicht mehr der Fall. Also jeder, der in eine Untergliederung spendet, egal ob zweckgebunden oder nicht zweckgebunden, davon sieht der Bund gar nichts. Der Bund hat also nur Spendeneinnahmen, wenn diese direkt an den Bund fließen oder man in einer Untergliederung eine Spende leistet mit der Zweckbindung, es soll doch bitte an den Bund gehen, was aber sehr selten der Fall sein dürfte. Aber eine Frage an Steffi nochmal, wenn du jetzt den Antrag quasi bis auf die längere Verfristung übernimmst, den Swanhild gestellt hat, würde das ja bedeuten, dass wir weiter bei der Höhe des Antrags bleiben, oder? Also wir bleiben bei diesen knapp 250.000 Euro, die wir verteilen wollen. Für 2012, korrekt. Ja, okay. Naja, sagen wir mal so, haltet euch doch nicht so ganz fest daran. Ihr habt ja schon auch Spielraum. Ich habe ganz bewusst diese Tabelle, habe ich ja für diesen Antrag für Schwanhild gemacht. Und da habe ich ganz bewusst eine Spalte eingefügt, wo man eine Prozentzahl eingeben kann. Weil ich mir dachte, sehen wir es doch nicht ganz so tierisch ernst. Warum gleich unbedingt die volle Summe in den Topf einschmeißen? Warum nicht auch mal erstmal anfangen und über einen Teil nachdenken? Also ich will euch damit nur sagen, baut euch Spielräume auf, wo es geht. Wenn ihr Gründe findet, warum ihr nicht vielleicht diese gesamte Differenz zwischen Landesmitteln und eigenen Einnahmen jetzt in diesem Jahr reinschmeißen wolltet in einen Topf, vorausgesetzt euer Landesparteitag stimmt dem dann zu, dann nennt diese Gründe. Also vielleicht kann man das ja begründen. Das ist das eine, dass man vielleicht eben auch nur über einen Teil dieser Summe nachdenken sollte. Das andere ist dann natürlich auch das Verfahren, wie verteilt man das? Denkt man an Sockelbeträge, wie das dieser ursprüngliche Erfurter Beschluss des Finanzrates vorgesehen hat? Oder sagt man, die Sockelbeträge braucht man bei dieser Verteilung nicht? Deswegen habe ich mir jetzt auch erlaubt, in dieser Tabelle unten nochmal eine zweite anzufügen, wo keine Sockelbeträge dabei sind. Denn wenn der Bund sein eigenes Geld verteilt und da eine Regelung trifft, dass Länder, die unbedingt Geld brauchen, schon mal Geld bekommen, dieser Sockelbetrag war dazu da, eine Landesgeschäftsstelle zum Beispiel zu finanzieren. Das müsste man ja nicht unbedingt über diese Länderumverteilung gewährleisten. Also man hat überall ein bisschen Spielräume, die sollte man erstmal nachdenken. Sprich, man sollte erstmal nachdenken, was will man eigentlich? Und dann erst darüber nachdenken, wie setzt man es um? Die Spielerei mit den Prozenten wäre eine nicht unwesentliche Information gewesen. Nein, aber wie gesagt, ich gehe soweit definitiv konform, dass man hundertprozentig Geld in den gemeinsamen Topf packen muss, definitiv, um es gleichmäßig zu verteilen. Wie gesagt, ich störe mich momentan so ein bisschen natürlich an diesen konkreten Zahlen, die da stehen. Ich mache mal so, ich glaube, das wird einigen anderen auch so gehen. Wenn man aber von vornherein sagt, okay, ihr kriegt Mittel aus den Ländern, also aus dem Landeshaushalt, die euch zugewiesen werden, und man nimmt tatsächlich an, so nach dem Motto, man nimmt hier 50% in die Hand und packt es in diesen großen gemeinsamen Topf, weil man hat ja jeder, der die Wahlkämpfe mitgemacht hat, etc. pp., hatte ja einen entsprechenden Aufwand. Das muss ja nicht unbedingt finanzieller Aufwand gewesen sein, aber und ich will nicht sagen, dass man sich jetzt auf den Lorbeeren damit ausruhen möchte. Aber in vielen Fällen ist es so, dass man privates Zeug, also unsere IT zum Beispiel, hat sehr, sehr viel privates Gedöns mal mitgebracht, ob das auf die Landesparteitage ist, etc. pp. Und das sind ja nicht unwesentliche Geldbeträge, die dort im Umlauf gewesen sind, die auch teilweise 10, 20, 30.000 Euro an Wert hatten. Und wie gesagt, ja, ich weiß, die anderen können es da nicht, aber dass man im Grunde genommen sich dort gegenfinanzieren kann und eine solide Grundbasis für weitere Wahlkämpfe, für weitere Parteitage etc. pp. Leisten sollte. Und von daher bin ich nicht wirklich dafür zu sagen, man nimmt die 100% komplett raus und verteilt sie komplett, weil wie gesagt, jeder hatte Aufwand und zum Landestagswahlkampf in Nordrhein-Westfalen sind viele Leute wirklich 10, 15 Stunden am Stück unterwegs gewesen. Das steht außer Frage. Ja, eben. Aber was ich an der Stelle wirklich nochmal anmerken möchte, wenn du NRW separat betrachtest, musst du auch sehen, dass wir die 304 nicht bekommen würden aufgrund unserer eigenen Mittel. Das ist der Knackpunkt an der ganzen Geschichte, wohl wahr. Und das ist der Anteil, den die anderen Parteien, also die anderen Landesverbände an unseren Einnahmen haben. Das liegt aber vor allen Dingen am Bund, dass nicht mehr Eigeneinnahmen gekommen sind. Also wie gesagt, wir hätten zum Beispiel einen Werbemittelshop eröffnen können und auch wollten, war ja auch geplant. Das wurde vom Bund untersagt. Und deshalb ist der Bund auch dafür verantwortlich, dass dann NRW weniger Einnahmen hatte. Der Bund ist genauso dafür verantwortlich, genauer gesagt der Bundesparteitag, aber auch der Bundesvorstand, der hätte darauf hinweisen müssen, insbesondere der Bundesschatzmeister, beziehungsweise jetzt die Bundesschatzmeisterin, dass die Höhe der Eigeneinnahmen zu gering ist und daher unter anderem auch die Mitgliedsbeiträge zu erhöhen sind. Und das hat ja dann stattgefunden, aus anderen Gründen, auch durch andere Leute. Das hätte durch die erfolgen müssen und gegebenenfalls auch im höheren Umfang. Wir sind sag ich mal, ziemlich, wir nehmen nur sehr, sehr geringe Mitgliedsbeiträge, die andere bereits, also was andere bereits im Monat an Mitgliedsbeitrag nehmen, das nehmen wir nicht mal im Jahr. Korrekt. Aber es gibt ja noch die freiwillige Regelung, für die, die es können, 1% oder was auch immer des Monatsgehaltes dazu zu tun oder den Beitrag freiwillig zu erhöhen. Das trifft aber in den seltensten Fällen zu und ersetzt auch nicht die Mitglieder, die gar nicht zahlen. Was mich interessieren würde vielmehr ist, wenn wir jetzt zum Beispiel statt der 100% 75 oder 70 einsetzen würden, was gibt es dann für ein Geschrei und könnten wir uns dann, wenn wir das so machen würden, dann vielleicht endlich mal eine dauerhafte Landesgeschäftsstelle einrichten, die wir ja nicht haben. Aber, Abend. Ich würde gerne mal zu dem, was eben gesagt wurde, ein bisschen erwidern. Die Geschichte mit dem keinen Geschäftsbetrieb führen dürfen auf Landesebene trifft ja alle Länder. Wir reden ja momentan über einen Ausgleich zwischen den Ländern. Da sind wir alle gleichgestellt. Das heißt, insofern ist das kein Argument, dass uns hier der Bund scheinbar irgendeine Möglichkeit nimmt. Das hat mit einem Länderfinanzausgleich untereinander schlichtweg nichts zu tun. Es betrifft uns alle in gleicher Weise. Auf der anderen Seite muss man vielleicht auch im Hinterkopf haben, warum das auf Bundesebene nicht gerne gesehen wird, wenn Firmen, wenn Geschäftsbetriebe aufgezogen werden auf Länderebene oder noch weiter auf bei Untergliederungen, ist die Sorge, dass das nicht richtig buchhalterisch behandelt werden wird. Man muss nämlich dann höllisch aufpassen mit Vorsteuer, Umsatzsteuer, Voranmeldung etc. Wenn man da etwas falsch macht, schadet man der gesamten Partei. Deshalb kann ich es schon auch ein bisschen verstehen, warum hier auf Bundesebene damit sehr restriktiv umgegangen wird. Aber ich habe das jetzt zum Beispiel auch erlebt mit der Euvicon. Da gab es auch die Diskussion, ob man da nicht auch einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb draus macht. Man kann sehr wohl auf der Ebene des Bundes für einen sozusagen einen wirtschaftlichen Geschäftsbetrieb betreiben lassen. Also mit Hilfe des Bundes so etwas machen. Und durchaus dann auch dafür sorgen, dass die Einnahmen beim Land bleiben. Also es ist nicht so, dass uns die Satzung hier komplett alle Möglichkeiten verbietet. Es gibt da Wege, wenn man das möchte. Gut, aber wie gesagt, die Länder sind ja hier erstmal alle gleich betroffen. Insofern spielt das also nicht die große Rolle. Stimmt genau nicht. Es ging um den Landtagswahlkampf zuletzt und genau dafür wäre der Schub sinnvoll gewesen. Und genau dafür, das ist NRW untersagt worden. Und genau darum ging es eben und an der Stelle sind nicht alle Länder gleich betroffen, sondern NRW hat diesen Antrag gestellt und er ist abgelehnt worden. Okay, aber dann ist das doch ein guter Grund, warum man eben vielleicht nicht 100% zumindest dieses Jahr einzahlt. Also hier wurde gerade die Frage gestellt, was gibt es für einen Aufschrei, wenn man 75% nur nimmt? Das ist eine Frage der Argumentation. Jetzt bin ich dran. Die Wortmeldungen werden mittlerweile so zahlreich, dass wir jetzt doch die Redeliste ein. Ich verweise nochmal auf das Pad. Hier ist es, ab Zeile 45 gibt es eine Redeliste, tragt euch bitte selbst ein, ich trage euch aus und rufe euch auf. Ist das Verfahren für alle klar soweit? Klar. Es hat dann das Toso dran. Wie praktisch. Leider ist in der Raumbeschreibung das Pad nicht verlinkt, sodass man für die Neueintreffenden das Pad öfter mal posten sollte. Punkt ist ganz einfach beim Länderfinanzausgleich, ob man da jetzt mit Prozenten hin und her spielt oder nicht. Wichtig wäre für mich einfach, dass man sich da bewusst sein muss, dass so ein Länderfinanzausgleich über alle Wahlperioden der Bundesländer einmal durchlaufen muss. Sonst muss man den rückabwickeln. Das sollte jedem bewusst sein, der darüber abstimmen will. Wie viel Prozent auch immer an Geldern da fließen sollen, ist mir ziemlich peng. Und halt, das Ding heißt Länderfinanzausgleich. Das heißt, ein Anteil, der an den Bund geht, hat da nichts zu suchen. Den kann man bitte extra behandeln. Ach Tose, das haben wir doch alles schon geklärt. Und der Eiself. Ja, ich habe eigentlich eine Frage an Steffi, weil die Zahlen liegen ja jetzt konkret für das Jahr 2012 und 2011 vor. Und zwar das, was mich total geschockt hat, war eigentlich bei den Mitgliedsbeiträgen war das ja eigentlich recht ausgeglichen, warum die anderen Bundesländer so viel mehr Spendeneinnahmen generiert haben. Waren es wirklich alles Barspenden oder haben sie mehr Sachspenden abgerechnet, ob darüber Informationen vorliegen? Und B, ob die Nachzahlung eigentlich bei uns in der Zwischenzeit eingetroffen ist? Also du stellst Fragen. Warum die anderen Länder mehr Spenden eingenommen haben. Keine Ahnung. Sorry, ich habe gerade eine kurze Hustenattacke. Also warum die anderen Landesverbände mehr Spendeneinnahmen hatten als wir, das kann ich an der Stelle überhaupt nicht beantworten. Und ich habe auch in der letzten Woche noch keinen Blick aufs Konto getätigt, muss ich gestehen, weil ich nämlich krank im Bett gelegen habe und kann dir nicht sagen, ob die Nachzahlung eingetroffen ist. Aber auf deinen besonderen Wunsch hin, sobald ich es zur Kenntnis nehme, werde ich es twittern, versprochen. Nein, weil, wie gesagt, das sollte ja hier, da wir ja NRWler sind, ganz klipp und klar sein, dass die 2,44, die wir ja jetzt bekommen werden, eigentlich noch nie in unserer Finanzplanung drin waren und obendrauf auf alles, was wir geplant haben, noch obendrauf kommt, ne? Ich muss sagen, also ich habe jetzt den Bescheid vom Bundestag nicht vorliegen. Den können wir gerne nochmal aufrufen an der Stelle, wenn das jetzt noch zur Diskussion steht. Aber die Zahl kann ich dir jetzt aus dem Kopf nicht bestätigen. Kann ich nicht sagen, müsste ich nochmal nachgucken. Da wir jetzt heute Abend hier über den Länderfinanzausgleich sprechen wollten. Ja, ist richtig. Weil es ging ja darum, dass Warnhild eine Zahl in den Raum geschmissen hat und ich hatte dir ja auch was geschickt und wo ich einfach sagen würde, wir als NRW sollten diese Summe zurückzahlen und uns dann für die Zukunft, ich sag jetzt mal, da jetzt Bayern und Hessen auch mitwählt dieses Jahr, ist ja die Vorauszahlung automatisch auch angepasst. Das heißt, wir sprechen ja eigentlich wieder dann über ganz andere Verhältnisse, weil die 50 Cent werden ja erstmal von den Landeskassen abgezogen. Ich weiß nicht, ob du die Diskussion bis hierher mitverfolgt hast. Der Klaus hat den Antrag bzw. die Verteilung bis dato eigentlich sehr gut erklärt. Vielleicht schaust es dir nochmal im Pad an. Da ist die Tabelle verlinkt vom Klaus, wie sich das mit der Verteilung gestaltet. Dass wir eben, dass die 247 sich daraus berechnen, dass wir für 2012 304.000 Euro bekommen. Unsere eigenen Einnahmen betragen 56.000. Darum geht es, die Landesmittel übersteigenden Einnahmen zu verteilen, sprich die 247. Das ist der Antrag, wie wir ihn momentan vorliegen haben. Ja. Der Geldpirat. Jo, worauf ich ein bisschen aufmerksam machen möchte, ist, vielleicht sollte man weniger über Zahlen reden, sondern mehr über die Mechanismen. Ihr wollt ja völlig zu Recht, und ich denke, das wollen wir auch alle, einen dauerhaft gültigen Weg finden, wie man mit diesen Geldern umgehen kann. Und das heißt doch, dass wir Mechanismen, Regeln definieren müssen, die unabhängig davon sind, wie hoch die Beträge tatsächlich gerade mal in einem Jahr sind und welches Land jetzt gerade wie viel bekommt. Zu diesen Mechanismen gehört dann aber auch die Frage, gibt es Gründe, warum ein einzelner LV jetzt vielleicht nicht die komplette Summe, die über die eigenen Einnahmen hinausgeht, in so einen Topf einzahlt? Ihr habt ja so ein paar Gründe genannt, dass ihr vielleicht mehr Einnahmen hättet generieren können, wenn und so weiter und so weiter. Diese Gründe müssen halt gut genug dargestellt werden. Und dann, denke ich, können sie auch mit ins Kalkül einbezogen werden. Dann wird das auch keine Animositäten untereinander verursachen, aber es muss vernünftig dargestellt werden. Die Zahlen selber sind, die schwanken zum einen. Zum anderen darf man auch nicht anschauen, was jetzt tatsächlich aufs Konto geflossen ist. Diese 304.000 Euro, die ihr jetzt aus Landesmitteln zugewiesen bekommen habt, die bekommt ihr so ja nicht aufs Konto, sondern ihr bekommt die Differenz aufs Konto zwischen dem und dem, was ihr an Vorauszahlungen im letzten Jahr schon bekommen hattet. Also die tatsächlichen Geldflüsse sind komplexer. Und diese Summen, über die wir hier immer reden und die Regeln, auf denen das aufbaut, betrachten bewusst nicht die Vorauszahlungen, sondern immer erst zum 15.2. jedes Jahres, wenn diese Dinge festgesetzt sind. Das heißt, wir vergessen in diesen Regelungen bewusst, dass es Vorauszahlungen gibt und tun so, als würden die erst am Ende der Periode, immer am 15.2. tatsächlich erst fließen. Das vereinfacht die ganze Regelung. Das soll man vielleicht auch ein bisschen im Hinterkopf behalten. Geldpirat, ich muss jetzt aber dazu sagen, da ja die Höhe der Abschlagszahlung für dieses Jahr schon feststehen, wäre es fatal, weil dieses Geld auch von den Landesparlamenten an die Landesverbände direkt ausgeschüttet wird und nicht über den Bund fließen, müssen diese Zahlen mit einfließen. Und diese Zahlen liegen ja jetzt glücklicherweise vor, was im Vorfeld nicht vorgelegen hat. So, und diese Zahlen sind ganz definitiv, und es ist ja so, wir haben nur 60.000 bekommen und haben Eigeneinnahmen von 56.000. Deswegen diese kleine Differenz. So, und wir bekommen jetzt eine Nachzahlung von unserem Landesparlament, von unserem Landtag von 244.000, weil wir so viele NRW-Stimmen letztes Jahr gesammelt haben. So, und über dieses Geld müssen wir sagen, nämlich das sind nämlich diese plus drei über diesen Eigeneinnahmen. So, und deswegen hatte ich ja auch schon gesagt, wenn dieses Geld kommt, sollte man dieses Geld als NRW zurückzahlen. Aber alle Bundesländer, und das ist, was ich in den Berechnungen, in den Excel-Listen von Swanhild und auch von dir vermisse, ist, dass diese Zahlen, also wie jetzt zum Beispiel Berlin bekommt 16.000 Euro, Schleswig-Holstein bekommt 13.000 Euro, Hessen und Baden-Bayern wählen dieses Jahr. Das heißt, auch die Abschlagszahlungen, die zum Bund jetzt fließen, die schon wieder aufgeteilt werden, müssen wieder reduziert werden, weil Swanhild auch diese Stimmen nachher abgezogen gekriegt, weil sie werden mehr Stimmen sammeln. Und wir werden automatisch, steht es wieder den Ländern zu, weil es sind nur 50 Cent und nicht die 80. Also zurzeit bekommt keiner, es sind 85 Cent, die man für die ersten 4 Millionen Stimmen bekommt, aber die kriegen wir auch nicht. Wir kriegen momentan insgesamt nur so viel, wie wir an Gesamteinnahmen machen. Diese Regelung mit den 70 Cent und 85 Cent für die Stimmen und die 38 Cent für die Einnahmen, die ist für uns irrelevant. Wir liegen unterhalb des relativen Deckels, deswegen gelten diese Regeln für uns de facto nicht. Ich habe dich offen gestanden nicht wirklich verstanden, denn diese 304.000 Euro, die jetzt dastehen in dieser Tabelle, das ist schlichtweg das, was sich jetzt 2012 ergibt aus den Stimmen in 2011. Ihr habt 609.000 Stimmen gehabt, Zweitlistenstimmen bei eurer Landtagswahl. Das geteilt durch zwei sind die 304 so und so viel 1.000 Euro. Das bleibt die nächsten Jahre, diese Summe 304.000 so und so viel bleibt so lange, bis bei euch eine Landtagswahl wieder ist. Und ein Jahr danach oder in dem Jahr, in dem Landtagswahl sein wird, werdet ihr auch noch diese Summe in vier Abschlägen bekommen, aber dann am 15.02. im Folgejahr wird abgerechnet und dann muss man wahrscheinlich wieder zurückzahlen. Die nächsten Jahre werdet ihr nur dann zurückzahlen müssen, wenn tatsächlich die Gesamtbundeseinnahmen zu gering sind, sodass es gar nicht zu dieser Ausschüttung kommt. Das ist aber sehr unwahrscheinlich, damit muss man nicht rechnen. Richtig. Ich wollte an der Stelle nochmal anmerken, wenn wir auf dem Prinzip auch unseren Satzungsänderungsantrag einreichen, wie das ja der Klaus, der Geldpirat, eben angedeutet hat, wären wir für 2012, um jetzt nur mal die Einnahmen aus den Mitgliedsbeiträgen zu nennen, liegen wir bei 143.000 Euro. Da sind noch keine Spenden berücksichtigt, um das jetzt mal grob überschlagen zu haben. Ist ja noch keine festgeschriebene Summe, das heißt, ich habe da die endgültige Verbuchung noch nicht vorgenommen. Aber dann habt ihr eine ungefähre Vorstellung, das heißt für 2013 die Auszahlung läge dann bei ca. 150.000. Wenn wir das auf dieser Tabelle, die wir da jetzt vorliegen haben, kalkulieren würden. Das sind nur reine Mitgliedsbeiträge, ne? Sagte ich gerade, ja. Aber das, was der Klaus eben gesagt hat, wir müssen wirklich von den Zahlen ein bisschen wegkommen, sondern einen Mechanismus finden, den wir für akzeptabel halten. Und da kann ich nur nochmal das unterstützen, was der Toso eben gesagt hat, was ich auch zu Beginn der Sitzung gesagt habe. Es geht und funktioniert nur, wenn wir das Ganze langfristig umsetzen für die komplette Legislaturperiode und an entsprechende Rückzahlungen gekoppelt, sollte sich dennoch was finden, wie man das Ganze wieder kippen kann. Ja, deswegen meine Frage, ist denn dieser Vorschlag, der schon... Wir haben eine Redeliste. Toso. Sorry. Ja, also ich würde das Ganze auch so ein bisschen mehr Meta sehen und jetzt nicht auf den Einzelfall betrachten. Wir müssen ja immer sehen, dass wir irgendwo, jetzt mal ganz grob gesehen, zwischen 1 und 10% der Stimmen holen werden, hoffentlich die nächsten paar Jahre. Und da müssen wir schauen, dass wir diese Tiefs, wenn jetzt irgendein Land jetzt gerade mehr Richtung 1% tendiert, aus Gründen, die wir gar nicht beeinflussen können in vielen Fällen, dass wir dieses Tief so ein bisschen abdecken und das so ein bisschen da abholen, wo jetzt irgendein Landesverband, der jetzt gerade mal in einem Stimmungshoch seine Landtagswahlen stattfinden lassen wird oder das Glück hat, dass die da stattfinden, wo es dann wahrscheinlich schon mal mehr Richtung 8 oder 9 oder vielleicht sogar 10% geht, dass wir da in irgendeiner Form einen Ausgleich in dieser Sinuskurve hinkriegen. Und das ist ja das Interessante, wenn wir jetzt einfach mal sagen, wir haben 3 oder 4% Stammwähler, das ist das, was ein Landesverband immer erreichen muss. Kriegt er was da drüber, muss er davon was abgeben, kriegt er was da drunter, kriegt er einen Ausgleich aus diesem Länderfinanzausgleich, das finde ich halt sinnvoll. Plus natürlich eine eventuelle Zulage für Landesverbände, die vielleicht noch ein bisschen im Aufbau sind. Das fände ich so ein sinnvoller Gedankenansatz. Und dann kriegt man das Ganze auch jetzt aus dieser aktuellen Klein-Klein-Diskussion so ein bisschen raus. Und ISF? Die Frage, die ich habe, ich hatte ja mal eigentlich ein komplett, weil wir hatten ja, der alte Schlüssel war ja damals, wo wir noch nur die Bundestagswahl hatten und die Verteilschlüssel. Ist denn überhaupt jemals darüber unterhalten, wie die Wähler stimmen konnten aus Bundestags-, Europawahl- und Landtagswahl mal zusammen zu addieren und einen neuen Quotienten für die Gesamtpartei zu machen, weil dann würde ja eigentlich der Ausgleich vorhanden sein, weil jeder bei der Bundestagswahl mitgemacht hat und auch dieses Jahr wieder mitmacht. Weil durch die Zahlung, ich sag jetzt mal, weil jedes Land jetzt eine Landtagswahl hinter hat, sind die Sockelbeträge ja in Anführungsstrichen gedeckelt, weil jeder kriegt einen Sockelbetrag von seinem Landesparlament. Möchte, kann die Frage jemand beantworten? Hat die jemand verstanden? Also, ich kann das erläutern. Nein, nicht nochmal erklären. Ich habe gefragt, ob die jemand verstanden hat. Ja, vielleicht kann ich was dazu sagen. Dann leg mal los, du wärst eh dran. Also ich habe es nicht wirklich verstanden, ich glaube aber ein Missverständnis rausgehört zu haben. De facto ist es nämlich im Augenblick so, und das wird wahrscheinlich noch eine ganze Weile für uns so bleiben, dass die Anzahl der Stimmen, die wir bei der Bundestags- und bei der Europawahl bekommen, für unsere Parteienfinanzierung keinerlei Rolle spielen. 0,0. Wir sind eben noch nicht in dem Bereich, wo wir aus der relativen Deckung rauskommen, wo die 70 und für die ersten 4 Millionen Stimmen, die 85 Cent pro Stimme eine Rolle spielen. Wir kriegen nicht mehr, als wir an Einnahmen haben, egal wie viel wir bei der Bundestagswahl und bei der Europawahl an Stimmen bekommen werden. Nur in den Ländern ist momentan eine Kopplung an die Anzahl, an die Erfolge, an die Stimmenerfolge gegeben, nicht auf Bundesebene. Nein. So hatte ich das auch verstanden, ja. Der Toso. Und genau deshalb hätte ich gerne mal eine Bewertung vom Kollegen Geldpirat und von der Steffi zu meinem Gedankengang gerade gehört, weil es geht mir ja wirklich um die Unterschiede, die die Länder erreichen, wo sie eventuell ja, oder nicht eventuell, sondern wo sie praktisch oftmals gar nicht so einen riesen Einfluss drauf haben, weil da müssen wir an irgendeiner Stelle hinarbeiten, dass wir da einen Ausgleich schaffen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, sagst du, dass die Landesverbände sich an dem Ausgleich beteiligen, die jetzt ein Ergebnis zwischen oder über 3-4% haben. Richtig? Ja, so als Beispiel, ich finde zum Beispiel Niedersachsen hat schlecht abgeschnitten, wo sie nicht viel für können. Die sind einfach in einem Umfragetief jetzt gerade gewesen zur Wahl. Da kann man jetzt nicht dem Landesverband zur Last legen, ihr habt da Käse gearbeitet oder sonst was, genauso wenig, wie man in NRW sagen kann. Wir haben so toll gearbeitet, das basiert nur auf unserer alleinigen Arbeit, dass wir hier knapp 8% geholt haben. Das ist einfach nicht der Fall. Wir sollten da in irgendeiner Form Mittel finden und sagen, wer jetzt gerade im Umfrage hoch war und da gut abgeschnitten hat, der kann durchaus ein bisschen was abgeben. Und wer jetzt halt gerade das Pech hat, in einem Umfrage tief seine Wahl zu haben, der sollte da draus profitieren so ein bisschen. Weil das ist nun mal dieser Populismus-Effekt, da haben wir nicht diesen riesen Einfluss drauf. Das wird halt ein bisschen mehr von den Medien arrangiert, als das von uns aus gesteuert werden könnte an irgendeiner Stelle. Kann ich an der Stelle auch nur unterstützen. ISF. Ja, aber das würdest du ja automatisch mit einberechnen, wenn du die Bundestagswahl, die ja generell quer durchs Land zieht. Lass doch mal die Bundestagswahl raus, die ist völlig uninteressant. Bleib doch einfach bei den Länderwahlen, bitte. Das Geld wird dann nur zum Teil ausgeschüttet. Wir liegen über dem Wählerstimmenkonto der Landtagswahlen. Wir kriegen mehr Geld. Sonst würde der Bund ja gar nichts mehr bekommen. Geldpirat? Schwierig, die ganzen Gedanken zu sortieren. Also das, was vorher gesagt wurde mit dem Ausgleich, ist ja richtig. Das ist ja auch der Grund, warum wir hier überhaupt zusammensitzen. Die Frage ist nur, wie sieht denn eine Regelung aus, die da hieße, über 3% müsste und so weiter. Wie rechne ich denn dann den Betrag aus, der dann gezahlt werden soll? Das ja, damit ist diese Frage ja nicht beantwortet. Und nur darauf kommt es ja schließlich an. Wir wollen ja eine Regelung haben, die nachher sich in konkrete Zahlen umsetzen lässt. Dass wir von den Ländern, die in Stimmen Erfolg hatten, den sie, so wie die Misserfolge nicht alleine nur den Ländern zuzuordnen sind, so sind auch die Erfolge nicht alleine nur den einzelnen Ländern zuzuordnen. Und deswegen ist das Solidaritätsprinzip ja richtig, dass man sagt, die Länder, die jetzt Glück hatten, in Anführungszeichen, und viele Einnahmen haben, die sollen den anderen Ländern was abgeben. Das ist ja, ich denke, das ist unstrittig. Deswegen sitzen wir hier zusammen. Die Frage ist nur, wie kann man das konkret leisten? Wie kann eine konkrete Regelung aussehen, die so etwas leistet? So, und die Idee, glaube ich, ist ja so falsch dann doch nicht zu sagen, dass ein Land das, was es an Landesmitteln, an staatlichen Teilfinanzierungsmitteln über das hinaus bekommt, was es selber an Einnahmen erwirtschaftet hat, das sollte im Wesentlichen in einen Topf geschmissen werden. Dass man da vielleicht hier und da auch nochmal eine Ausnahme bildet und sagt, man schmeißt nicht alles in einen Topf, das nochmal beiseite gestellt. Aber in erster Linie, glaube ich, ist das keine so schlechte Regelung. Für Niedersachsen hieße das jetzt zum Beispiel ganz konkret, die hatten jetzt 75.000 so und so viele Stimmen. Das hieße also, dass durch zwei, also knappe 40.000 Euro werden die dann an Landesmitteln bekommen und sie hatten aber jetzt schon im 2011 48.000 Euro eigene Einnahmen. Das heißt, Niedersachsen hat dadurch, dass sie jetzt eben nur 2,1% Stimmen hatten, keinen Überschuss im nächsten Jahr. Sie werden ja hoffentlich in den Einnahmen nicht zusammenbrechen jetzt 2012, das sind ja nur die Einnahmenzahlen von 2011. Sie werden also aller Wahrscheinlichkeit nach keinen Überschuss haben und müssten dann, obwohl sie eine Landtagswahl hatten, gar nichts in den Topf einzahlen nach dieser Regelung. Anderer Vorteil, weiterer Vorteil dieser Regelung wäre, dass ein Land durchaus auch im Rahmen dieser Regelung ein Interesse daran hat, selbst so viel wie möglich Einnahmen zu erwirtschaften, weil es dann weniger in den Topf einzahlen muss. Ich finde das gar nicht schlecht. Das sorgt nämlich für die Gesamtbundespartei dafür, dass wir aus diesem relativen Deckel endlich mal rauswachsen. Damit trägt jeder dazu bei, dass wir bundesweit möglichst viel Einnahmen generieren. Also von daher, diese Regelung, das, was man an eigenen Mehreinnahmen hat, über die, das, was man an eigenen Mehrzuwendungen hat aus staatlichen Mitteln gegenüber den eigenen Einnahmen, das in einen Topf zu schmeißen, in erster Näherung, finde ich, ist ein guter, grundsätzlich guter Ansatz. Guter Toso. Ja, allerdings, übersiehst du an der Stelle das Wachstum, was wir sowieso haben werden, alleine durch die gesteigerten Einnahmen werden wir auch gesteigerte Ausgaben haben, wir werden auch vielleicht noch ein bisschen mehr Spenden generieren. Allein dadurch generierst du ja schon mehr Umsatz. Wenn du das quasi als anwachsende Kurve oder gerade wie auch immer sehen willst, dann bist du ja relativ schnell bei dem Punkt, wo du sagst, wir kommen dahin, wo du an diese Deckelung stößt und dann wirst du wieder einen neuen, auch wenn du nicht, ich sag jetzt mal, über die 5, 6, 7% ständig kommst, kommst du irgendwann durch den Geschäftsbetrieb an diese Stelle. Und da werden wir wieder eine neue Regelung brauchen. Deshalb würde ich erstens dafür plädieren, das nicht nur daran festzumachen. Und zweitens würde ich nicht dafür plädieren, einen wesentlichen Teil oder nicht einen überwiegenden Teil des Geldes, was dir jetzt quasi aus Wahlen zusteht, was du nicht selbst an Einnahmen erwirtschaftet hast, daraus zu nehmen, sondern ich würde einen Wahlerfolg auch schon als monetären Erfolg in dem Landesverband zum Teil belassen. Ich würde da vielleicht sagen 50-50, aber auf keinen Fall mehr. Das reicht aber auch in meinen Augen, weil dann hast du einen Topf zusammen, der für die Länder, die jetzt nicht so gut abschneiden, schon eine Menge Geld auch bedeutet. Wutze. Also ich bin grundsätzlich Tosos Idee, hänge ich tatsächlich an, weil wenn man tatsächlich sagt, wir haben so und so viel Stammwähler, könnte man das, wenn man, sei jetzt mal so die 5% erreicht, 50% aus diesen Mitteln auszahlen und in diesen gemeinsamen Topf werfen. Kommt man drüber, kann ich diese 50% dann plus rechnen, die ich wegzahlen müsste, habe ich weniger erreicht, kann ich natürlich dann entsprechend Geld rausnehmen, also aus diesem Topf selbst empfangen. Vielleicht läuft das dann sogar darauf hinaus, dass man sagt, okay, man hat einen grundsätzlichen Länderfinanzausgleichstopf, der durchaus auch anwachsen kann für schlechte Zeiten, weiß der Geier. Sami. Ja, ich bin grundsätzlich absolut Tosos Meinung. Ich habe nur eine Frage. Wenn wir jetzt also alle, die Überschüsse haben, sagen wir mal einfach 50, der Einfachheit halber, alle 50% in diesen Topf einzahlen. Es muss ja dann auch wieder verteilt werden. Nach welchem Schlüssel soll das dann verteilt werden? Kriegen dann alle Länder ein 1/16 aus diesem Topf oder wie soll das funktionieren? Steffi, willst du darauf antworten? Oder Geldpirat? Also grundsätzlich muss man, ja, macht Vorschläge. Es gibt halt jetzt einen Vorschlag, der basiert auf diesem Erfurter Beschluss vom Finanzrat. Der arbeitet mit einem Sockelbetrag. Ob der Sockelbetrag jetzt im Rahmen der Länderumverteilung Sinn macht, ist eine andere Frage. Und er arbeitet mit Prozentwerten gemessen an Einwohnerzahl und Fläche. Darauf hat man sich halt mal vor einiger Zeit geeinigt. Das ist, naja, mein Gott, es ist auch willkürlich. aber vielleicht einfach ein ganz guter Kompromiss. Wenn es gute Gründe gibt zu einer anderen Regelung, muss man die vortragen, man muss ja argumentieren. Momentan hat sich dieser Schlüssel einigermaßen durchgesetzt. Der wird auch innerhalb Bayerns zum Beispiel benutzt, um zwischen Landesverband und Bezirksverbänden eine Umverteilung, eine Weiterverteilung durchzuführen. Also das, der hat eine gewisse Tradition, dieser Schlüssel inzwischen. Darf ich nochmal nachfragen? Das heißt dann, Länder mit mehr Einwohnern beziehungsweise auch mehr Mitgliedern kriegen dann entsprechend diesen Schlüssel, mehr oder weniger? Nein, das hat nichts mit Mitgliedern zu tun. Es ist nur Einwohner und Fläche. Alles klar. SF. Ich habe immer noch eine andere Frage, und zwar, da sich ja immer auf die Einnahmen oder die Eigeneinnahmen berufen wird. Es ist ja so, wir bekommen als Parteienfinanzierung pro Euro, den wir einnehmen, nur 38 Cent als Zuwendung auf unsere Einnahmen. Es wird aber immer mit 1:1 gerechnet. Klar, wir haben Wählerstimmenkonten. So, die Frage, die ich jetzt mal habe, so, warum sagt man nicht, auf die Einnahmen schütten wir die 38 Cent aus, sodass jeder seine Gesamteinnahmen generiert und suchen nur eine Lösung, wenn dann noch Geld übrig bleibt. Und das ist eine gewaltige Summe, weil wir hätten jetzt zum Beispiel für 2012 eigentlich nur 207.000 Euro Förderung auf Eigeneinnahmen. Alles andere sind die Wählerstimmenkonten. So, wäre das nicht auch ein Vorschlag, mal darüber nachzudenken? Darf ich dazu was sagen? Gut. Das ist ein Irrtum. Die 38-Cent-Regelung gilt für uns nicht. Wir sind nicht in diesem Bereich. Vergiss es. Ja, wieso sind wir nicht in dem Bereich? Weil wir auf Bundesebene konsolidiert zu wenig Einnahmen haben. Uns würde, wenn es nur diese Regelung gäbe mit den 38 Cent pro Einnahme und 70 und 85 Cent pro Wählerstimme, dann hätten wir dieses Jahr etwa 2 Millionen Euro bekommen müssen aus der staatlichen Teilfinanzierung. Tatsächlich sind wir aber eben gedeckelt auf jetzt nur, ich hoffe, ich bin jetzt nicht in der Zahl verrutscht, auf 765.000. Blöderweise werden wir ja sogar zweimal gedeckelt. Einmal über die relative Deckelung und dann nochmal über die absolute Deckelung. Tose. Dankeschön. Ich habe es eben schon gepostet. Ich mag den Königsteiner Schlüssel als Verteilung. Vielleicht solltest du das kurz erklären, anstatt es einfach so reinzuwerfen. Okay, der Königsteiner Schlüssel regelt zwischen Bund und Ländern und Unterländern die Finanzverteilung bei gemeinschaftlichen Aufgaben. Da fließen ganz, ganz viele Faktoren mit rein. Das kann Wikipedia viel besser erklären als der kleine dicke Toso. Es sind aber Faktoren berücksichtigt, die halt schon die letzten 60 Jahre in dieser bunten Republik die Aufteilung von Geldern auf der Ebene ziemlich gleichmäßig verteilen. Und von daher finde ich diesen Königsteiner Schlüssel schon sehr, sehr sinnvoll, weil er halt auch doch sehr sich durchgesetzt hat. Der ist halt schon sehr verbreitet in diesen Dingen. Infosocke. Ja, wurde gerade eben schon angeschnitten. Bei dieser Berechnung fallen überhaupt gar nicht Mitgliederzahlen ins Gewicht. Das ist aber ein sehr wichtiger Schlüssel, der überhaupt auch erstmal die Kosten verdeutlicht, die auch ein Landesverband hat. Das ist einmal gleichmäßig steigend, die Mitgliederzahl, zum Beispiel die Kosten für Einladungen, für schriftliche Einladungen, für Parteitagsveranstaltungen, Aufstellungsversammlungen und so weiter. Dann gibt es aber auch noch eine Steigerung, die sich ganz enorm je Mitglied erhöht, je mehr Mitglieder es werden. Das betrifft den Bereich Verwaltung oder auch den Bereich vielleicht später mal mit im Büro oder Büros, die man auf, dass man mehrere Büros braucht, wenn man so viele Mitglieder hat. Für die IT ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Für einen kleinen Landesverband kann man ein bisschen mit Webspace arbeiten. In NRW mit den vielen Mitgliedern ist unter anderem eine sehr umfangreiche IT notwendig, auch die Verwaltungssoftware und auch die Kosten wie Parteitag. Das ist ein ganz dicker Batzen, der steigt ganz massiv. Da kann man sich nicht in der Kneipe treffen, wie das im Saarland ist, dass man sich dann im Hinterzimmer trifft, wo man Kosten von, man kann sagen, 0 Euro hat, nur den eigenen Verzehr, sondern und im kleineren Umfang konnte in NRW auch noch vor ein paar Jahren, konnten wir uns in einer Schulaula treffen. Das kann man in vielen Landesverbänden heute noch machen und hat dann Kosten von ein paar Euro bis vielleicht 100, 200, 300 Euro. In NRW bewegen wir uns mittlerweile aber in einer Veranstaltungshöhe, wo die Veranstaltungshalle schon viele tausende Euro kostet und aber das Drumherum auch kaum noch von ehrenamtlichen Arbeitern geleistet werden kann. Wir brauchen LKWs, um die ganze Technik hinzukarren, für sehr viele Mitglieder, die dort hinkommen. Wir werden vielleicht bei kommenden Veranstaltungen auch Leute brauchen, die wir dann einkaufen müssen, weil das ansonsten gar keiner leisten kann. Das hatten wir bereits in der Vergangenheit machen müssen. Und das werden wir auch dauerhaft nicht durchhalten können, das auch irgendwie mit ehrenamtlichen Leuten zu machen. Da sind kleinere Landesverbände ganz stark im Vorteil. Und sowas muss auch unbedingt mit da rein, wenn ihr das unbedingt nach irgendeiner Quote schlüsselt oder sonst was machen wollt. Ja, und auch der Verwaltungsaufwand ist auch nicht zu 100% mit Ehrenamtskräften mehr zu bewältigen, muss man ja auch sagen, dass wir auch in NRW da auf bezahlte Kraft inzwischen setzen müssen. Die Toso. Ja, in das gleiche Ohren möchte ich auch stoßen. Man vergleiche da einmal die Mitgliederzahlen beispielsweise des kleineren Kreisverbandes Köln mit dem einen oder anderen Landesverband, der vielleicht nicht ganz so groß ist. Da merkt man dann halt schon, dass das schon ein ziemlicher Unterschied ist. Beispiel Köln hat, glaube ich, jetzt aktuell 500 Mitglieder oder sowas. Das ist schon halt das Saarland mal eben oder Thüringen und Sachsen, glaube ich, fast zusammen. Das ist schon erheblich mehr Aufwand, das ist völlig richtig. Aber solchen Dingen wird halt in vielen anderen Berechnungsschlüsseln, wie zum Beispiel meinem Lieblings-Königsteiner Schlüssel, Rechnung getragen, ohne dass unsere Mitgliederzahlen da einfließen. Weil diese Problematik gibt es halt bei ganz, ganz vielen Sachen. Ich suche gerade noch eine schöne Erklärung. Die Erklärung bei Wikipedia ist wirklich nicht so gut. Aber die vom GWG, die das eigentlich macht, ist auch nicht so besonders. Ich suche euch noch eine schöne Erklärung raus. Ich würde mal kurz zurückfragen, wie viel hat Köln? Ich gucke es gleich auch nochmal nach, dann sage ich dir die Zahl sehr genau. Okay. Die Redeliste ist momentan leer. Wer möchte noch? Ja, dann nutze ich das, wenn ich darf. Jo, bitte. Ich würde euch empfehlen, da jetzt nicht so sehr in solche Details abzurutschen. Es kommt doch jetzt nicht unbedingt so sehr darauf an, welcher Schlüssel das konkret ist. Oder anders gesagt, man kann doch die gesamte Problematik zerteilen in verschiedene Teile. Da ist der konkrete Verteilungsschlüssel nur ein Teil von mehreren anderen. Das erste ist zunächst einmal die Frage, ist es sinnvoll, als Maß zu nehmen, das, was ein Landesverband an staatlichen Teilfinanzierungsmitteln mehr bekommt, als er an Einnahmen hat, das mal zur Grundlage zu nehmen, was jetzt noch nicht heißt, dann 100% davon einzahlen zu müssen. Wenn man davon sagt, 50% wird eingezahlt, ist das ja auch eine Grundlage. Aber dann hätte man schon mal einen Mechanismus. Darüber kann man schon mal unabhängig von dem konkreten Verteilungsschlüssel diskutieren. Da kann man verschiedene Modelle nebeneinander stellen. Man kann erstmal darüber diskutieren, ist das überhaupt sinnvoll, diese Differenz anzusetzen oder nicht? Ist es dann sinnvoll, 100% oder 80% oder 50% anzusetzen? Und dann erst im nächsten Schritt und unabhängig davon kann man sich überlegen, welche verschiedenen Verteilungsschlüssel gibt es, welche haben welche Vorteile und welche Nachteile und kann ich die bundesweit auch erklären und auch kann ich dafür Mehrheiten finden. Das ist ja auch wichtig. Es nützt ja nichts, wenn ich einen wunderbaren Verteilungsschlüssel habe, von dem ich perfekt überzeugt bin, dass es das ideal richtig ist, aber ich kann ihn bundesweit bei einer Abstimmung auf dem Bundesparteitag oder über alle Landesparteitage hinweg, kann ich keine Mehrheit finden, nützt es mir auch nichts. Der Eiself. Ich habe nochmal eine Frage an die Schatzmeisterin beziehungsweise in Vertretung vom Vorstand. Wir hatten bisher, also wenn man jetzt mal das letzte Jahr nimmt, 15.000 Euro pro Quartal, was wir bekommen haben als zusätzliche Parteienfinanzierung. Gibt es einen Plan, was eigentlich in NRW für Kosten anfallen und wie hoch die Monat- oder quartalsmäßigen Zahlungen aussehen müssten, damit wir eigentlich den Landesverband ein Stück vorankriegen und halt eine langfristige Finanzplanung? Nein. Kann ich dir im Moment noch keine finalen Zahlen zu sagen. Ich muss die Kosten für 2012 noch erfassen. Alles andere, was ich dir jetzt sagen würde, wäre auf Basis 2011, was überhaupt keine Relevanz und nicht mehr rechenbar ist aktuell. Insofern macht das gerade keinen Sinn. Gut, eine andere Frage dann, da wir 15.000 plus unsere alle Mitgliedsbeiträge, wie viel Überschuss haben wir noch auf dem Konto, Pi mal Daumen, ohne dass man jetzt sagt, die neuen Mitgliedsbeiträge sind schon dabei? Was hatten wir zum Jahresende? Bitte was hast du jetzt gesagt? Das habe ich nicht verstanden. Was wir noch an Überschuss hatten, also auf dem Konto, durch diese ganzen Einnahmen, die wir 2012 hatten. Also aktuell liegen wir bei ca. 250.000 Euro. Ja gut, aber da sind ja schon die neuen Mitgliedsbeiträge mit drin. Ja, aber das sind Mitte Februar nicht wirklich viele. Die Lastschriften haben wir noch nicht gezogen. Jo, das heißt also, wir haben, obwohl wir alle Kosten ja eigentlich schon bezahlt haben, oder fast alle, gehe ich mal von aus, immer noch 250.000 Euro Guthaben. Ja. So, und die Nachzahlung ist noch nicht da, das heißt, da würde nochmal oben die Summe draufkommen, eventuell. Seid vorsichtig mit solchen Spielereien. Ihr bekommt ja jetzt nicht nur die Nachzahlung für das letzte Jahr, für das, was ihr in 2011 an Stimmen hattet, sondern ihr bekommt ja bereits jetzt auch ein Viertel für das nächste Jahr. Wir haben eine Bottenklausel dran. Entschuldigung. Achso, ich wollte niemanden jetzt unterbrechen. Ich habe eben so ein paar Links nochmal reingepackt. Also Köln hat gerade 495 Mitglieder laut Verwaltungsportal. Auf den Statistikportal kann man dann auch schon sehen, dass wir da mit dem Kreisverband Köln quasi einen kleinen Landesverband haben. Wenn man sich das statistisch da nochmal anschaut, da habe ich auch an den ganzen Baum eben nochmal Piratenstatistik verlinkt, kann man schön sehen. Wir müssen halt diesen 50% Schlüssel oder wie auch immer, ob das jetzt 50, 70, 30% wie auch immer sind, den müssen wir aber halt, wie der Geldpirat eben sagte, schon auch so verkaufen, dass der wirklich einmal komplett durchgeht. Ansonsten sehe ich keine andere Chance, als in den ursprünglichen Antrag mit reinzupacken, dass sonst die Differenz rückabgewickelt werden muss. Sonst sehe ich da so ein gewisses Gerechtigkeitsproblem. Meiner Meinung. Wobei das halt schwierig ist, bei einem Bundesparteitag der Partei solche Dinge so genau, sag ich mal, darzulegen. Da wäre schon sinnvoll, wenn man vorab diese Tour macht. Deshalb bin ich dem Geldpiraten jetzt an der Stelle auch sehr dankbar, dass du das hier machst. Das haben wir bei der Bundesschatzmeisterei mehrfach angefragt für NRW vor dem Bundesparteitag in Bochum. Das hat leider nicht geklappt. Deshalb finde ich das gut, dass wir uns da jetzt vorab drüber unterhalten, und ich finde, wir sollten das vielleicht auch noch 1, 2, 3 Mal machen, damit möglichst viele Leute daran teilhaben können, an dieser Diskussion aus dem Landesverband. Das finde ich sehr sinnvoll. Ja, aber eine Frage, die ich jetzt an Toso und auch den Rest, der hier anwesend habe. Wäre es denn nicht eigentlich mal lohnenswert, ich sage jetzt mal, wirklich einen Finanzplan für NRW aufzustellen, was wir eigentlich an Geld brauchen? Weil wir müssen uns ja darüber im Klaren sein. Durch den Erfolg, den wir ja hatten, kommen wir an Geldmittel dran, die wir vorher nicht hatten. Wir haben ein hohes Kostenbudget, wir kriegen weitaus mehr Geld jetzt als Vorauszahlung, wir kriegen zusätzlich die kommunalpolitische Arbeit demnächst eventuell gefördert und. So, und das muss ja eigentlich in unsere Überlegungen mit einfließen. Toso. Klar muss das in unsere Überlegungen mit einfließen, aber genau da hatten wir bisher das Problem, dass wir uns gnadenlos blockiert haben, indem wir immer und ewig absolut sparsam gewirtschaftet haben, teilweise so sparsam, dass wir für die Steffi niemanden eingestellt haben, der ihr da helfen konnte, und das alles auf Steffi schmalen Schultern gelagert haben. An der Stelle haben wir uns, was die Finanzplanung angeht, gnadenlos blockiert, dadurch, dass wir viel zu übersparsam waren. Wir müssen jetzt langsam da raus und dann Geschäftsprozess draus generieren. Deshalb sind hier auch die Fragen, die an Steffi gehen. Wie viel Geld haben wir jetzt da? Wie viel Geld kommt da noch? Was macht der Geschäftsplan? An der Stelle leider ein bisschen verfrüht, weil das kann ein ehrenamtlicher Mensch einfach nicht leisten. Deshalb bin ich jetzt froh, dass der Landesverband sich dazu entschlossen hat, jemanden einzustellen. Und ich hoffe auch, dass wir dann da so ein bisschen mehr ins Rollen kommen. Vielleicht müssen wir da auch noch ein bisschen mehr Geld sogar in die Hand nehmen. Und deshalb ist es jetzt an der Stelle wirklich verfrüht. Vielleicht machen wir auch einfach mal in einem Monat da ein Barcamp zu. Das wäre vielleicht mal eine sinnvolle Sache. Dann können sich alle da einbringen, die meinen, sich da einbringen zu müssen. Anderer Punkt, den ich eben übrigens noch vergessen habe, Steffi hat das eben erwähnt, ist ja wunderbar durch die Presse gegeistert. Wir haben zurzeit in NRW, glaube ich, 2 stimmberechtigte Mitglieder. Es ist, glaube ich, in keinem Landesverband bis jetzt die Einzugswelle gelaufen. Falls ihr also in der Presse gelesen habt, unsere Mitglieder boykottieren den Beitrag, das stimmt nicht so ganz. Steffi. Ja, also vielen Dank erstmal dafür, was du gerade gesagt hast, Toso. Du hast mir aus der Seele gesprochen. Natürlich werden wir all diese Pläne bekommen und das Budget. Mir als Steuerfachangestellte und Bilanzbuchhalterin ist es ein Gräuel, dass wir da halt keine Zahlen haben. Aber dafür müsste ich eben ja, noch mehr Zeit zur Verfügung haben. Und wenn ich die langen Krankzeiten jetzt zwischendurch nicht gehabt hätte, wären wir da mit Sicherheit schon ein Stückchen weiter. Mit Claudia an meiner Seite, sofern sie denn endlich mal einen verwertbaren Sage-Zugang bekommt, kommen wir da mit Sicherheit ein ganzes Stück schneller und zielorientierter voran. Um jetzt nochmal auf die Pressemeldung zu kommen, die da durch die Gegend geistern. Ja, ich habe da auch von gehört und auch da bin ich sehr dankbar, dass wir da eine Kraft zu eingestellt haben, weil Claudia hat sich auch damit inzwischen beschäftigen können und hat auch mit der Presse telefoniert, dass man doch bitte verlässliche Zahlen verwenden sollte und nicht irgendwelche Statistiken, die man da gerade mal ausgegraben hat. Wir haben natürlich keinen Boykott unserer Mitgliedsbeiträge, wie der Tose das eben schon gesagt hat. Und auch da wird wahrscheinlich noch eine Korrektur erfolgen. Ja, aber wir können uns ja wohl darüber im Klaren sein. Ich sag jetzt mal, da wir jetzt, wenn wir jetzt mal die Vorauszahlung komplett nehmen würden, ja, hätten wir 20.000 Euro pro Monat. So viel Geld brauchen wir nicht in einer Summe im Plus. So, selbst wenn wir eine Kraft für Steffi einstellen, wird die Kraft 400, 500 Euro pro Monat bekommen. Das sind dann gerade mal 5.000 Euro. Bitte was? Eine Kraft für mich einstellen für 400, 500 Euro? Macht ihr eine Stunde am Tag? Nein, Frank, jetzt mal Scherz beiseite. Lass uns diese wilden Spekulationen ins gerade blaue Geschossene an der Stelle beenden. Wir werden in naher Zukunft dazu Fakten liefern. Das mit dem Barcamp ist mit Sicherheit keine schlechte Idee, die der Tosu da gerade in den Raum geschmissen hat. Und dann müssen wir einfach mal schauen, was kommt. Aber Tosu. Bitte, Frank. Wir guck dir doch einfach mal das geldliche Wachstum der letzten 3 oder 4 Jahre hier in NRW an. Wir kommen mit der Verwaltung an keiner Stelle hinterher. An keiner. Punkt. Wenn du jetzt von uns, und das, da haben wir jetzt noch nicht das, was letztes Jahr war und das, was aktuell ist, abgedeckt. Wenn du jetzt eine Zukunftsaussicht von uns haben willst oder von Steffi auch alleine haben willst, Mumpitz, alles, was du da jetzt von dir gibst, ist Glaskugelleserei. Hat nichts mit realistischer Buchhaltung, nichts mit einem realistischen Geschäftsplan zu tun. Ist alles nur irgendwas da reinschmeißen. Und bitte nimm Abstand davon, irgendwelche Zahlungen oder irgendwelche Geldbeträge für irgendwas zu schätzen. Das Einzige, was wir etwa einschätzen können, ist das, was wir an Veranstaltungsgeldern brauchen werden. Alles andere, und sei es auch nur diese blöde Plakatgeschichte, wie viel müssen wir an Geld zahlen für die nächste Plakataktion zur Bundestagswahl, wissen wir noch nicht, haben wir noch keine Zahlen vorliegen, ist alles nur außer hohlen Hand geleckt. Deshalb macht das keinen Sinn. Frank, lass uns da bitte ein Barcamp zu machen, dann diskutieren wir alle darüber. Meinetwegen können wir auch noch 5-mal im Mumble vorher darüber reden, aber es gibt da keine verlässlicheren Zahlen als die, die du bereits hast. Ich muss jetzt kurz die Hände strecken. Mein Firefox hat sie aufgehängt. Ich habe keinen Zugriff auf die Redeliste. Kann mir jemand weiterhelfen? Ich stehe drauf. Dann Steffi, bitte. Ich würde jetzt das Thema der Finanzplanung an der Stelle gern abschließen und nochmal auf unser eigentliches Thema kommen, den Länderfinanzausgleich, und mal hören, ob es dazu denn noch Fragen gibt und weiteren Diskussionsbedarf, weil wir doch schon jetzt eine Weile im Thema stecken. Und ich meine, gerade ansteigende Gesundheit nicht unnötig überstrapazieren möchte. Dann, ich habe mein Pad wieder, ich kann es euch berichten, und der Geldpirat ist dran. Ich bin jetzt gerade ein bisschen am Stocken, ob ich das nicht so stehen lassen soll. Ich möchte die Diskussion ja nicht in die Länge ziehen. Aber trotzdem ganz kurz die Warnung von meiner Seite. Ich glaube nicht, dass es gut ist, von der Ausgabenseite her zu versuchen, sich an eine Regelung anzunähern. Natürlich spielen Ausgaben eine Rolle. Wenn dringende Ausgaben anstehen, dann braucht man das Geld. Aber letzten Endes wird für uns alle bundesweit das Geld zu knapp bleiben. Wenn wir es plötzlich 10 Millionen Euro hätten, parteiweit, wir würden auch dieses Geld ausgeben können. Es wird immer überall zu wenig Geld sein. Es kommt ja hier nicht darauf an, dass jetzt ein bestimmter Landesverband absolut gut finanziert dasteht oder keine Probleme hat mit seiner Finanzierung, sondern es kommt darauf an, den Mangel gleichmäßig zu verteilen. Also wir reden ja hier nicht einfach nur darüber, dass hier ein Reichtum verteilt wird an andere Länder, die das Geld unbedingt brauchen, sondern wir reden doch eigentlich darüber, das Geld, das wir haben, so zu verteilen, dass überall der Mangel möglichst gleich ist. Also wir werden alle zu wenig Geld haben, trotz allem. Und Toso. Ja, völlig richtig, was der Geldpirat sagt. Ich glaube auch, wir haben an der Stelle ein bisschen die Diskussion vermischt. Der Frank wollte jetzt, glaube ich, das Ganze aus dieser Richtung zwar aufziehen. Ich würde das aber halt für uns jetzt nicht gerade für valide erachten. Wir sollten hier in NRW jetzt einen Grundstock schaffen, dass wir hier endlich so ein bisschen in eine Professionalisierung kommen, dass der Schatzmeister auch mehr administrative Aufgaben hat und nicht nur die eigentlichen, ich sag jetzt mal böse, die eigentlichen Fließbandaufgaben machen muss. Und dann werden wir viel eher bewerten können, was dieser Landesverband wirklich an Geld braucht. Und das wird viel, viel weniger sein, als wir das jetzt erstmal so sehen. Meine ganz grobe, in den Nebel gedachte Idee da dran. Aber das sollten wir wirklich, wie du schon sagst, völlig getrennt halten von dieser Metadiskussion. Wie kann so eine prozentuale Verteilung aussehen über die Länder? Und da halte ich eine 50%-Regelung für sinnvoll, weil da kann man sagen, wenn wir hier wirklich was Tolles für uns erwirtschaften, wirklich tolle Ergebnisse einfahren, ob wir da jetzt immer so 100%ig für was können oder nicht, was ich ja bezweifle, auch in NRW, und ich sage das explizit als Mitglied des Landtages hier in NRW, dass das nicht alles auf unserem Mist gewachsen ist, dann müssen wir da die beiden Komponenten drin haben, diesen Glücksfaktor abzugeben an alle anderen, aber auch ein bisschen was hier zu halten zur Anerkennung der Arbeit. Und da ist 50-50 für mich einfach, auch wenn es jetzt aus der einfach wahlweise da rausgenommen ist, aber mit diesem 50-50, denke ich, kann jeder halt halbwegs leben. Als nächstes, wer ist der ISF dran? Ich weise darauf hin, dass wir bis 22.30 Uhr terminiert hatten. Ich würde diesen Zeitraum auch gerne einhalten. Das heißt, wir starten jetzt die letzte Viertelstunde. ISF, bitte. Ich habe nur eine Frage an Toso, weil wir immer da reden, wie die anderen das Geld verteilen. Normalerweise ist es so, dass wir mehr Geld bekommen, als uns laut Einnahmen oder sonst was zur Verfügung steht. So, wenn wir einen logischen Finanzplan haben, warum wir so und so viel Geld brauchen, so können wir alles andere an die ärmeren Länder, und die sollen bitte für sich einen Schlüssel finden, wie sie dieses Geld verteilen. Warum müssen wir dann auch noch mitreden? Weil wir kriegen ja sowieso die entsprechenden Summen von euch, also aus eurem Haus. Und das müsste ausreichend sein bei einem bestimmten Deckelungsbetrag X. Und damit müssen wir rechnen die nächsten Jahre. Ja, genau. Du denkst immer nur die nächsten Jahre. Denk doch mal bitte alle Wahlperioden einmal komplett durch in allen Bundesländern und das vielleicht auch mal zwei oder mal drei, so dass wir vielleicht mal davon ausgehen können, wo wollen wir mit der Partei hin? Wir wollen schon eine Art Parteiapparat aufbauen, der auch professionell funktioniert, der möglichst in allen Bundesländern funktioniert und wo möglichst alle Bundesländer aus sich heraus erstmal den Grundapparat stellen können. Alles andere muss Add-on sein. Und das ist, lass mich einmal eben ausreden, das wäre ganz nett. Und da denke ich, kommen wir zu einer Regelung, die halt nicht davon ausgeht, dass man immer alles, was über die eigenen Einnahmen gedeckelt ist, raus abgibt. Das halte ich nicht für eine Orientierung, die wir uns leisten können. Weil die Länder, die ein bisschen mehr erwirtschaften oder die auch ein bisschen mehr Glück hatten bei den Wahlen, sollten davon auch ein gewisses Maß profitieren. Ansonsten können wir halt sagen, wenn man deinen Gedanken jetzt konkret und konsequent zu Ende denkt, dann brauchen wir die Länderverwaltung nicht. Dann machen wir einfach eine Bundeszentralverwaltung und lassen das alles vom Bundesvorstand aus Berlin quasi durchrechnen, und dann kann jeder da Geld beantragen. Ist auch ein Gedankengang, aber dann brauchen wir die Konstrukte darunter nicht. Toso, du hast das jetzt komplett falsch verstanden. Die Wahlperiode haben wir dieses Jahr beendet. Dann hat jedes Land eine Landtagswahl und jedes Land eine Bundestagswahl hinter sich. Und diese Zahlen stehen dann die nächsten vier Jahre fest. So, da ist nichts dran zu rütteln, weil diese Zahlen stehen, wie viel kriegt jedes Landesverband als Abschlagszahlung, wie viel haben wir insgesamt an Wählerstimmen, und dann wird nur immer wieder bestätigt oder eben reduziert. Wir haben dieses Jahr die letzten beiden Länder, die uns noch im Länderstimmenkonto fehlen, das ist Bayern und Hessen. Und wir haben keine Entwicklung hinter uns, wir haben keine Entwicklung vor uns. Also ich wollte auch gerade sagen, du müsstest das eigentlich besser wissen. In Nordrhein-Westfalen, die Landtagswahl war unvorhergesehen. Das kann immer passieren, dass die Legislaturperiode verkürzt ist. Aber jedes Land hat eine feste Bezahlung. Erst klar kann sich immer alles ändern, aber die festen Zahlen stehen dann fest, was jedes Land als Abschlagszahlung bekommt. So, und was bleibt überhaupt im Länderfinanz, oder was bleibt oben übrig? Was sind für Kosten? Und jeder muss seinen Plan aufsetzen, was er an Kosten sich vorstellt. Und das NRW mit einer Landtagsfraktion. Ich habe das Gefühl, wir drehen uns seit geraumer Zeit im Kreis, was dieses Thema angeht. Und ich weiß nicht, ob wir heute noch Zeit im Schluss kommen. Deswegen würde ich den Teil jetzt gerne abbrechen. Meine Zustimmung hast du. Gibt es noch andere Fragen konkret zu den Anträgen zum Thema Länderfinanzausgleich? Ja, eine hätte ich. Schieß los. Ihr habt ja schon dargestellt, dass ihr selber als Landesvorstand darüber nicht entscheiden könnt, sondern dass der Landesparteitag machen muss, weil eure Satzung das entsprechend vorsieht. Ich habe mir eure Satzung jetzt da nicht im Detail dazu angeschaut. Aber meine Frage wäre, habt ihr so wenig Handlungsspielraum im Vorstand, dass ihr auch nicht zum Beispiel, ich sage jetzt mal, über 5 oder 10% dieser Summe als Landesvorstand schon mal entscheiden könntet? Die Frage zielt also in die Richtung, ob man das nicht auch ein bisschen zweistufig machen könnte, dass ein Landesvorstand oder ihr als Landesvorstand, Steffi, da bist du jetzt natürlich angesprochen, schon mal über einen kleinen Teil schon mal selbstständig entscheidet, um dann erst den großen Teil vom Landesparteitag entscheiden zu lassen. Also wir haben zu unserer staatlichen Finanzierung konkret was in der Satzung stehen, sodass wir die im Moment nur so verwenden dürfen, wie es unsere Satzung hergibt. Darüber hinaus habe ich ja gesagt, um das Ganze jetzt irgendwie zu überbrücken, würde ich den Darlehenstopf anbieten, den wir dann nach Beschluss umwandeln können. Toso. Konkret sieht es so aus, dass 50% beim Land verbleiben, 50% in die 40, sorry. Ja, oder sowas, genau, in die Kreise gehen. Und allerdings von dem, was in die Kreise geht, 20% zur Werbemittelerstellung wieder ans Land zurückfließen oder an die Verwaltung des Landes zurückfließen. Dementsprechend kann das Land nur über seinen eigenen Anteil beschließen. Das wäre aber nicht im Sinn dieser Satzung. Im Sinn dieser Satzung wäre wirklich, so wie der Landesvorstand hier vorgeht, das Ganze an eine Landesmitgliederversammlung zur Entscheidung zu übergeben. Der Landesvorstand ist in NRW dafür eigentlich, jetzt das böse Wort, in meinen Augen nicht ermächtigt. ISF. Deswegen eine direkte Frage, und das betrifft auch die Nachzahlung, obwohl sie noch gar nicht eingegangen sind. Das könnte der Vorstand auch anders beschließen. Nee. Es betrifft die komplette staatliche Finanzierung. Das haben wir schon so geschrieben, wie es Sinn macht. Danke. Niki. Ich kenne auch die Satzung. Ich hätte gleich noch mal eine Bitte, wenn wir gleich vielleicht irgendwann langsam zum Ende kommen, dass wir auf jeden Fall noch mal ein Fazit ziehen, wie es ganz konkret weitergeht. Also, dass Steffi noch mal ansagt, wie es jetzt bis zum LPT und BPT weitergeht. Ja, finde ich gut. Mach mal. Gut, dann nutze ich doch die verbliebenen 5 Minuten, die wir noch haben, um das kurz zusammenzufassen. Ich werde jetzt ganz schnell die restliche Zeit noch nutzen, um zum nächsten LPT das entsprechend vorzubereiten und einzureichen, damit wir da auch die Fristen wahren, wie wir mit dem Antrag jetzt umgehen. Und dementsprechend auch mit auf den Weg nehmen fürs nächste Finanzratstreffen und auch fürs nächste Verwaltungstreffen, dass wir als Konsens, sage ich jetzt mal, aus dieser Diskussionsrunde, und so sehen wir das ja auch im Vorstand auch, das so vertreten können, dass wir grundsätzlich dem Ganzen positiv gegenüberstehen, wir aber eine festgeschriebene Länderfinanzierung wünschen, sprich über die Legislaturperioden hinaus. Und ja, so wie es halt jetzt auch vorgeschlagen ist, ohne Bundesbeteiligung. Mit diesen Schlussworten würde ich die Runde jetzt gerne beenden. Ich schließe mich dem an. Wenn das für alle klar war, freue ich mich und bedanke mich, dass ihr alle da wart. Und auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Teilnehmers können wir diese Diskussion gerne zu einem anderen Zeitpunkt wiederholen. Dann bedanke ich mich bei den Diskussionsteilnehmern und wünsche euch noch einen schönen Abend. Vielen Dank dir für die Moderation. Sehr gerne. Und vielen Dank, Niki, für das erneute Schreiben einer Mail für einen neuen Termin, und auch vielen, vielen lieben Dank an den Klaus für das erfolgreiche Erklären, weil ich bin leider noch nicht ganz fit, wie ihr merken könnt. Ja, und ich bedanke mich, dass ihr mich so gastfreundlich aufgenommen habt. Herzlichen Dank dafür. Als zweitgrößter Landesverband seid ihr immer willkommen. Übrigens, weil das vor der Spruch von kam, von wegen so großen Sachsen und Thüringen zusammen. Sachsen hat knapp 900 Mitglieder, ja. Sind wir sehr stolz drauf. Aber Steffi, eine Frage muss ich jetzt trotzdem im Nachhinein nochmal stellen. Also für den BPT schreibt ihr jetzt keinen Antrag. Da wartet ihr einfach ab, ob da nochmal was kommt, beziehungsweise ob das, was wir auf dem LPT beschließen, einfach reicht. Also das, was wir jetzt auf dem LPT beschließen, beschränkt sich ja wirklich auf die 2012er Gelder. Ich weiß, dass für den BPT auf jeden Fall ein neuer Antrag kommt vom Finanzrat, sprich von Swanhild. Und da hoffe ich, dass wir dann da entsprechende ja, die Ansätze so haben, wie wir uns das auch wünschen. Okay. So, ich klinke mich aus. Macht's gut. Ich danke dir. Tschüss. Ich beende jetzt mal die Aufzeichnung. Aber Steffi? Ganz kurz noch. Ich muss mich nochmal ganz lieb bei der Niki bedanken, die so geduldig den Termin verschoben hat und auch die Moderation eingeladen hat. Dankeschön. Kein Problem, habe ich gern gemacht. So, fass dich kurz, Frank. Wie viele Kreisverbände müssten denn zustimmen zu dem, was ich mal zu dir geschickt hatte, damit dieser Antrag von euch genehmigt würde? Wie viele Kreisverbände müssten zustimmen zu was? Nein, keine Ahnung. Ich verstehe leider an der Stelle gar nicht, wovon du sprichst. Und muss auch sagen, wir haben 10:30, ich bin tot. Wenn nicht noch irgendwer eine wichtige Frage hat, bin ich jetzt weg. Ja gut, dann machen wir es anders. Steffi, gute Besserung. Gute Besserung. Danke dir, Toso. Bis bald. Tschüss. Hat irgendjemand Adminrechte und kann die vom Tobi die Aufzeichnung kicken? Ja, das kann ich mal. Moment, nein, ich kann ihn nur woanders hinpacken oder ich kann ihn stumm machen. Ja, das hilft nicht, er muss ganz weg. Warte mal, ich kann ihn stumm machen. Taubstumm quasi. Funktioniert. Dieses Musikstück ist Creative Commons von Matthias Westlund. Für nicht kommerzielle Verbreitung Remixes erlaubt unter gleicher Lizenz. Vielen Dank hierfür.